Obacht, gebt Obacht, dort ist ein Mann, der versinkt. Dort ist ein Geschrei um Hilfe, dort ist eine Frau, die winkt. Haltet die Autos an, stoppt den Verkehr. Rings um versinken Menschen und keiner schaut her. Könnt ihr denn gar nicht sehen? Könnt ihr denn gar nicht sehen? Hallo für euren Bruder und nicht für irgendwen. Ganz vergessen, dass viele draußen stehen. Ich höre euch sagen, das wird niemals anders. Das Unrecht dieser Welt wird stets bestehen. Euch. Man muss marschieren und kümmern sich um nichts und helfen gehen und auffahren Tanks und Kanonen und Flugzeuge müssen her und Kriegsschiffe über das Meer. Einen Teller Suppe zu erobern. Und das muss sein noch heute, dass sie jeder uns beisteht. Eine große Armee. Vorwärts Marsch, richt euch zum Sturm an das Gewehr. Ringsum versinken Menschen und keiner schaut her.